herzlich willkommen zum Uncast Episode 510. Es gibt Bewegung. Jawohl. Ja, bevor ich zu dem eigentlichen Thema komme, das zu der Überschrift auch passt, vielleicht vorneweg mal was noch als, ja, wenn man so will, als Nachtrag oder als neue Erkenntnis zu den Videochats. Da hat sich ja wieder einiges getan, ja, die Firmen überbieten sich jetzt quasi mit Videochat-Möglichkeiten. Ist halt schon doof, wenn man vorher nichts Vernünftiges hatte, ja, bis das dann alles funktioniert, da ist die Krise schon fast wieder vorbei, ne? Ich gucke da so mal Richtung Google, ja, aber auch WhatsApp hat jetzt mal wieder offenbart, dass diese, ja, App zwar gut genutzt wird, aber nicht gut ist. Ja, WhatsApp arbeitet jetzt an einem Videochat mit, haltet euch fest, mehr als 4 Leuten. Wahnsinn, ein Videogruppenchat mit mehr als 4 Leuten. Das heißt, die ganze Zeit gingen nur 4 Leute. Das ist ja geradezu erbärmlich. Ja, erbärmlich. Könnte man meinen. Aber halt mal, Google Duo hat auch erst vor nicht allzu langer Zeit auf 12 Personen aufgestockt. Ja? Also immerhin, ja, 12 Personen geht ja noch. Also ich meine, normalerweise, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Videochat, ein Gruppenchat, Videochat mit mehr als 12 Personen ist schon vielleicht nicht ganz so häufig. Aber wir haben es ja gesehen, in Firmenchats beispielsweise, da sind doch mal 30, 40 Mitarbeiter auf einmal zusammen. Ne? Da braucht man schon eine gewisse Disziplin, ne, dass da überhaupt noch was funktioniert. Aber in einer Firma oder firmenmäßig lässt sich das halt eben besser machen. Ne? Aber wie gesagt, bisher nur 4 Leute mit WhatsApp. Wie viel geht dann nach der Änderung auch 12 Leute? Also ich sag mal so, ne? Ich weiß, manchen nervt es vielleicht, aber ist mir egal, ja, weil ich höre nicht auf zu sagen, dass Line der beste Messenger der Welt ist, ja, so lange bis der letzte Mensch auf diesem Planeten das kapiert hat, ja. Line kann jetzt schon seit 2016, ja, bis zu 200 Personen in einem Videochat verwalten. Kein Problem. 200 Personen, Videochat geht schon seit 2016. Da sage ich nur eins. Vorsprung durch Technik. Ja, da sieht man mal, wie weit so ein Line-Messenger der Konkurrenz voraus ist. Ja, unglaublich. Okay, jetzt zu dem eigentlichen Ding. Es gibt Bewegung. Jetzt denkt ihr, oh ja, jetzt geht's wieder los, ne? Die Bestimmungen werden gelockert, ja, die Bestimmungen werden gelockert, von wegen, also, ne, der große Hype bleibt dann natürlich aus. Jetzt dürfen erstmal Geschäfte mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche aufmachen. Die Kontaktbeschränkungen und Kontaktverbote bleiben ja bestehen erstmal, ne? Und zwar bis mindestens 4. Mai. Und das heißt natürlich auch für die Tech-Branche momentan immer noch Sparflamme. Ja, und das wird sich auch noch eine ganze Zeit so hinziehen, denke ich mal. Und dennoch gibt es einige Sachen, ja, jetzt, ihr hört gerade im Hintergrund, kommen die Line-Nachrichten gerade so rein. Ja. Aber im Hintergrund gibt es natürlich viel zu tun. Ja, für die einzelnen Firmen, nur dass das eben normalerweise nicht sehr interessant ist für die Medien. Es sei denn, es handelt sich natürlich um Huawei, ja, und somit sind auch die einzigen wirklich richtig interessanten Dinger, was die Technikbranche anbetrifft, von Huawei diesen Monat mal wieder, ja, und Honor natürlich, so, das ist zum Beispiel die Nachricht, eine der wichtigsten, meiner Meinung nach, für die nächsten Jahre sogar, ja, für die ganze Entwicklung der Computerchips, die eben jetzt hier von Erpressung durch die USA eben bedroht sind. Zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel, jetzt hat Huawei hier klar gemacht, dass sie jetzt wechseln werden, den Chip-Anbieter für bestimmte Chips. Und zwar wahrscheinlich für den 710A, aber da haben sie sich jetzt nicht in Details verstrickt. Ja, es wird die Chip-Produktion jedenfalls von der bedrohten Firma TSMC auf SMIC umgesattelt. Ja, also TSMC ist eine Firma, die sitzt in Taiwan und die produzieren eben bisher die Chips, die Kirin-Chips unter anderem, ja, für Huawei, und jetzt wechselt Huawei den Vertragspartner und die chinesische Firma, die in China natürlich ansässig ist, SMIC, Semiconductor Manufacturing International, kriegt jetzt den Auftrag für diese Produktion. Warum ich sage, noch nicht alle Chips, weil die haben noch nicht alle Fertigungstechniken von vornherein verfügbar, soweit ich das weiß. Ja, bisher geht es wohl um 14 Nanometer und 12 Nanometer Produktionstechniken, und die werden jetzt ausgelagert, was allerdings nicht heißt, dass das nicht in ziemlich schneller Zeit hier sich ändert. Die Entwicklung ist momentan extrem dynamisch in diese Sache, und Huawei hat das offenbar auch vorausschauend geplant, seit eben das angefangen hat mit dieser Erpressung durch die USA von Huawei. Und das ist ganz klar, nein, die Erpressung von den USA an Huawei, genau so, so rum, ja, nicht falsch verstehen. Das ist ja nur was. Ja, aber so schnell kann das gehen, und man sieht, dass sie äußerst flexibel darauf reagieren können, während bei uns Firmen Jahre brauchen, bis überhaupt mal ein Konzept für eine Änderung vorliegt, sagt Huawei, ne, wenige Wochen nachdem die USA bekannt gegeben hat, dass sie auch nur drauf drängen, TSMC eben die Auslieferung an Kirin-Chips zu verbieten an Huawei, kommt Huawei und sagt, okay, dann lassen wir die Chips eben von SMIC produzieren. Fertig. So schnell geht das. Ja? Und das ist eine Schlüsselposition. Ja? Das muss man sagen, weil hier das entscheidet über das Überleben und eine Abhängigkeit von der Firma. Und wenn das dann jetzt hier immer weiter geht, die Firmen in China werden sich vollkommen unabhängig machen von der USA. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir wieder am Punkt, wo ich fast versucht bin zu sagen, danke, Herr Trump. Denn jetzt kann China bald vollkommen unabhängig von den USA produzieren. Und das ist doch was Wunderbares. Jedenfalls für die Firmen in China. Für die Firmen in den USA weniger gut. Ne? Tja, so schießt man sich halt selbst in den Fuß. Aber naja, so eine gewisse Intelligenz braucht man dann eben schon, um die Zusammenhänge zu kapieren. Ne? Aber okay, gut, lassen wir das. Wie auch immer, die Entwicklung ist äußerst interessant. Und das wird sicherlich nicht das Letzte sein, was hier kommt. Die Software wurde ja schon quasi umgestellt, ja, HMS statt GMS. Da gibt es noch natürlich ein paar Sachen, wo auch dann die Konsumenten davon was merken, betroffen sind. Bei diesem Switch hier von TSMC auf SMIC, dann werden die Konsumenten nichts merken, denn das ist halt Auftragsarbeit, und das scheinen da auch viele nicht zu kapieren, ja, die hier so markige Sprüche in der Politik machen, ja, denn das Problem, vielleicht weiß Trump auch nicht, wie Twitter funktioniert, ansonsten kann ich mir diese Tweets von ihm auch nicht erklären, die waren bestimmt nicht für die Öffentlichkeit gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Also, aber wie auch immer, diese Geschichten hier, Das sind Auftragsarbeiten, das heißt, die Aufträge gibt es von Huawei an diese Firmen. Und das sind nur Produzenten. Ja, die stellen die Dinger nur her. Ja. Und so kann man dann eben auch sagen, okay, dann du kannst nicht mehr oder willst nicht mehr, okay, dann machen wir das halt woanders da. Machen wir das halt in unserem eigenen Einflussbereich in China und fertig. Ja, dann werden diese Firmen natürlich wieder weniger Geld verdienen. TSMC wird das auch nicht toll finden, das ist ja keine US-Firma. Das muss man auch sagen, das ist eine taiwanesische Firma und die haben ja Technik eingesetzt, die eben bis zum gewissen Maß, bis zum gewissen Grad, bis zum gewissen Prozentsatz halt auf US-amerikanischer Technik basiert. Ja, und die USA maßt sich da an, dann dieser Firma zu verbieten, hier dafür zu produzieren. Ich meine, mal abgesehen, dass das natürlich absurd ist, aber boah, gut, anscheinend, wenn man genug Militär hat, kann man das halt machen. Ne? Aber hier gehen die dann auf die sichere Seite und sagen, okay, also dann nehmen wir eine Firma, die in China ist, dann können die da drüben sagen, was sie wollen, ist uns egal, wir können die Chips weiterhin produzieren und fertig. Ja? Und so wird das gemacht. Und ich bin überzeugt davon, dass mittelfristig alle Chips von Huawei und auch von anderen Firmen möglicherweise dann eben in Auftrag produziert werden in China. Ja, MediaTek ist ja auch so ein Kandidat. Mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Ob das so leicht ist, weiß ich nicht. Aber ja, auch hier sind von anderen Firmen Bestrebungen gegangen. Xiaomi beispielsweise möchte ins Chip-Business einsteigen und da wird man dann einiges auch letztendlich erwarten können, wenn es da so richtig rund geht. Also, das mal zu dieser Geschichte. Was anderes war ja die letzte Woche schon aufgetaucht. Patente, es werden immer mehr Patente angemeldet, ja, von Huawei. Ach, vielleicht vorher noch kurz was, das ist vielleicht interessant hier in dem Zusammenhang, die Kirin-Prozessoren im Vergleich zu den MediaTek und dem Snapdragon. Es gibt ja hier diese Midrange-Prozessoren momentan, die sehr stark verbreitet sind und verbreitet werden jetzt auch. Da ist zum Beispiel zu nennen der MediaTek-Prozessor, der Dimensity 800, ja, von Huawei der Kirin 820 5G und der Qualcomm Snapdragon 765. Und mit deutlichem Abstand von den Benchmarks, ja, mit deutlichem Abstand liegt natürlich, wie kann es auch anders sein, der Huawei Kirin 820 5G vorne, nämlich mit einer Multicore-Score von 9395. Der zweite Platz belegt dann der MediaTek Dimensity 800 mit 8130 Punkten. Und erst auf dem dritten Platz in einem Xiaomi Redmi K30 5G ist dann der Qualcomm Snapdragon 765 verbaut und der kommt lediglich auf 7758 Punkte. Und da sieht man auch, ja, wo die Schwerpunkte liegen, Leistung bei den Prozessoren. Ich habe es ja schon vor Jahren gesagt, hat Kirin ganz stark aufgeholt und hat seit geraumer Zeit immer so ein klein wenig die Nase vorn. Das heißt, im Prinzip Snapdragon ist jetzt in Zugzwang, muss wieder einen optimierten Midrange-Prozessor rausbringen, um eben hier dem Kirin-Prozessor das Wasser reichen zu können. Selbst die MediaTek-Prozessoren, wobei die auch sehr gut aufgeholt haben, muss ich sagen, ja, die sind zwar nicht ganz so leistungsfähig wie die Kirin, aber offenbar trotzdem noch leistungsfähiger als die Snapdragon in dem Bereich. Wohlgemerkt, bei den High-End-Prozessoren sieht es da noch anders aus. Da liefert sich natürlich Snapdragon und Kirin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Da sind die Unterschiede auch nicht mehr so groß. Ja? Und MediaTek ist so immer auf dem dritten Platz etwa. Ja? Also da ist es noch nicht ganz so deutlich, diese Aufholjagd. Aber auch hier in dem High-End-Bereich hat MediaTek bereits einige Prozessoren zu bieten. Was ich hier jetzt noch nicht so wirklich einordnen kann, natürlich, klar, sind die Xiaomi-Prozessoren, die sind ja noch in der Mache sozusagen. Da wird man mal sehen, wo die sich dann positionieren. Ja. Letztendlich, wenn da die zweite oder dritte Generation, die dann eben auch leistungsfähig genug ist, auf dem Markt ist, dann wird man mal sehen, wie das dann wird. So, jetzt genau, zu den Patenten nochmal. Ihr wisst ja, da gab es ja die Aussage, dass Huawei die meisten Patente hat überhaupt und China jetzt weltweit die meisten Patente anmeldet. Das erste Mal, seitdem die USA überholt wurden mit den Patenten. Passt auf, jetzt wird das Patentrecht bald nicht mehr ganz so wichtig in den USA. Ja. Aber auf jeden Fall hat jetzt ein Patent gezeigt, dass Huawei an einem Smart Speaker arbeitet, ja, also an einer Art Amazon Echo oder Google Home, ja, also sowas in der Richtung. So macht es jedenfalls den von dem Patent her den Anschein. Das ist auch nicht ganz aus den Sternen gegriffen, denn Huawei hat ja bereits eine Strategie vorgestellt zum Smart Home, allerdings über die Tochterfirma von Honor. Ja. Huawei will sich, soweit ich das überblicke, eher auf den Business-Bereich konzentrieren mit diesen Smart-Business-Geschichten dann. Also das heißt, eine smarte Vernetzung wie eben die Smart Home-Geschichten, ja, nur eben für das Business, für das Büro, ein Smart Office. Und da, das ist auch eine Sache, da ist noch eine kleine Lücke vorhanden. Habt ihr das eigentlich schon mal wahrgenommen? Also ein Smart Home, okay, aber ein Smart Office, da ist noch kaum was gemacht worden. Also effektiv meine ich, in dem Sinne von zentrale Steuermöglichkeiten, die auch einfach durch Sprache beispielsweise zu benutzen sind. Und da kann ich mir vorstellen, setzt dann Huawei mit seinen Geräten eher an. Ja. Vermutlich wird der Cilia Voice Assistant unterstützt da drin. Mal gucken, da ist ja auch ein Huawei P40 drin, würde mich also nicht wundern. Und ja, also da es ist auf jeden Fall mal diese Vision, die Huawei hat mit diesem Smart Office, ist schon mal sehr, sehr interessant. Vielleicht für die Privatnutzer eben nicht ganz so wichtig. Dafür hat ja dann Honor eben seine Smart Home Vision wieder. Also könnte es durchaus sein, dass Honor eben die Smart Home Geschichten macht und Huawei die Smart Office Geschichten. Mal sehen. So, weil wir schon bei Honor sind. Honor hat ja jetzt offiziell die Geräte Honor 30, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro Plus vorgestellt. Am 15. April war es dann offiziell. Ich habe ja schon letzte Woche darüber die inoffiziellen Daten auch schon mal vorgelesen. Ja, alles, was bis da bekannt war. Und das hat auch wirklich gut ausgesehen, ja, in diesem Bereich. Also gab es keine so großen Änderungen, aber jetzt wissen wir, es ist definitiv diese Angaben. Und da, klar, kann man natürlich auch wieder was erwarten von dem Honor 30, vor allem vom Pro Plus. Vor allem hat da noch eins gefehlt, nämlich die Preise. Und ich habe euch ja schon letzte Woche gesagt, die Preise muss man natürlich, oder die Daten muss man immer in Relation zum Preis sehen. Und da hat Honor bisher noch nicht enttäuscht. Man merkt zwar auch bei Honor ein klein wenig Anstieg vom Preis, aber definitiv ist das noch in einem Rahmen passiert, wo das wirklich okay ist. Ich habe ja mein Augenmerk sowieso natürlich auf das Topmodell, ganz klar, das Honor 30 Pro Plus. Und da die größte Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher kommt auf 778. Und dann da ist man dann über $200 unter dem Preis von den Geräten anderer Anbieter mit ähnlichen Leistungsdaten, wobei das Honor Pro 30 Plus schon ein echter Hammer ist, das muss man schon sagen. Richtig genial, wie ich letzte Woche ja schon gesagt habe. Da tut sich was, ja, in vielen Bereichen. Und das Gerät kommt natürlich auch mit den HMS-Services, also mit den Huawei Mobile Services, was mich persönlich auch freut und ich auch erwartet habe. Die Kamera-Spezifikationen sind natürlich beim Pro Plus deutlich besser als bei den anderen. 50 Megapixel, IMX700-Sensor. Das ist übrigens dasselbe, der im P40 Pro drin ist. Ja, ein Large-Sensor, so, ja, also ein bisschen so größer ist. Ja. Periskop-Telefotolinse mit 50-fach Digital-Zoom, 10-fach Hybrid-Zoom, 5-fach optischem Zoom und Dual-Optical-Image-Stabilization, also Top-Notch. Ja, so habe ich jetzt überhaupt noch ein deutsches Wort gesagt. 16-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit 17mm Fokuslänge und auch und das finde ich auch schön, mit Unterstützung von 2,5 cm Makro-Shots. Wunderbar. Und das ist natürlich schon ein großes Ding. Das macht sich auch gleich wieder bemerkbar, so wie ich das auch letzte Woche gesagt habe. Ne? Genau, Achtung, jetzt kommt wieder der Rius. Ich habe es ja gleich gesagt, ne? Dass das Honor 30 Pro bei DxO Mark sehr weit vorne dabei sein wird. Und so ist es denn auch. Sage und schreibe, den zweiten Platz nimmt das Gerät ein bei DxO Mark. Ja, ich muss gerade mal hier die Seite aufrufen. So, genau. Mit 125 Punkten, ja, liegt es hinter dem Huawei P40 Pro. Und knapp vor dem Oppo Find X2 Pro. Ebenso mit 124 Punkten kommt ja das Xiaomi Mi 10 Pro. Das Huawei Mate 30 Pro 5G ist 123 Punkte. Und das V30 Pro von Honor 122 Punkte. Dann kommt das Huawei Mate 30 Pro normal 121 Punkte. Ja. Zum Vergleich, das Apple iPhone 11 Pro Max liegt auf dem liegt bei 117 Punkten und das Samsung Galaxy Note 10 Plus ebenfalls. Und Honor 30 Pro Plus hat 125 satte Punkte bisher, also Huawei Platz 1, Honor Platz 2. Jetzt wartet man natürlich klar auf das Samsung Galaxy S 20 Ultra ist es, glaube ich, oder? Ja, oder? Genau, ich meine, das ist es, oder? Oder war es das Note? Nein, ich glaube, das Galaxy S20 Ultra, das ist, glaube ich, noch nicht getestet. Was die Bilder die Bildqualität anbetrifft, da gibt es nur einen Audiotest momentan bei DxO Mark. Und dann werden wir sehen, wie sich das schlägt und ob das schafft, hier auf Platz 1 zu kommen. Würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern, nur auf einem Niveau von knapp, ja, bis knapper. Ja. Von den Preisen her brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ne? Und genau da kommt wieder das rein. Also die Honor-Geräte sind einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis so weit vorne. Das ist wirklich ein Trauerspiel für die anderen Anbieter. Aber ich habe da keine Gnade mehr für die anderen Anbieter. Ja? Ich lasse mich halt nur ungern an der Nase herumführen. Und okay, ich möchte nur eins sagen, das kleinste Modell des Honor 30, für mich wäre das natürlich nichts, ja, mit 6 GB RAM und 128 GB Storage, das kann ich auch nicht empfehlen, kostet 425 Euro, 8 GB RAM, 128 GB Speicher, 495, ja, mit, Entschuldigung, 453 und mit 256 GB Speicher, dann 495 das Honor 30 Pro, nicht das Pro Plus, bitte, da gibt es deutliche Unterscheidungen, ja, fängt an bei 8 GB RAM, 128 GB Speicher für 566 Euro und endet bei 623 Euro für 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Also ihr seht, da kann man nur eins sagen, da gibt's was fürs Geld, unfassbar, und zeigt auch, dass es möglich ist, solch qualitativ guten Geräte zu bauen, und trotzdem noch einen vernünftigen Preis dafür zu verlangen. Ja, ja, Meizu 17 wird immer interessanter für die High-End-Fans, denn da ist so einiges angekündigt bei diesem Teil und jetzt sind auch einige Details öffentlich gemacht worden. Kommt mit einem sehr ungewöhnlich momentan für chinesische Handys offenbar. Nee, nicht wirklich, Xiaomi macht es ja auch. Snapdragon 865 Prozessor mit einem 4500 mAh Akku. Das wird hier das Flaggschiff-Device werden für 2020 von Meizu. Ich werde auch in Zukunft noch verstärkt auf diese Sondermarken, sage ich mal, schauen. Also die, die bei uns noch nicht ganz so weit bekannt sind. Ja, OnePlus kennt bei uns jeder. Xiaomi mittlerweile auch. Honor, Huawei, ja klar. Aber was ist mit den anderen? Bei Oppo fängt es schon an bei uns. Ja, so Oppo. Oppo. Da denken die vielleicht noch an Gangnam Style oder sowas. Nein, aber Meizu, wer kennt Meizu? Ja. Nichtsdestotrotz sind es gute Geräte. Ich war auch sehr überrascht von der Qualität der Ugitel-Telefone momentan oder eben die super Preisen bei, wie heißt der andere nochmal? Das sind immer so komplizierte Namen, ne? Ulefone, genau, ja. Ich werde die jetzt mir ganz genau auch angucken in Zukunft, denn das sind die Alternativen, die vernünftigen Alternativen zu den irre gewordenen Firmen, die jenseits von Gut und Böse einfach unverschämte Wucherpreise verlangen. Ja? Und dass es Wucherpreise sind, sieht man eben bei, bei anderen Firmen, die eben die gleiche Leistung bieten für deutlich weniger Geld. Und das ist einfach hier für mich dann ein Punkt, wo ich sage, okay, dann gucke ich lieber auf die alternativen Marken. Vielleicht auch, wo man halt nicht ganz so einfach rankommt. Ja, aber was soll's? Man kommt ran an diese Geräte. Heutzutage ist das null Problem. Jetzt hier das Meizu 17, das ist noch eins von den Geräten, wo man noch relativ einfach rankommt, auch wenn die offiziell, glaube ich, hier in Deutschland keinen Vertrieb haben, soweit ich das weiß. 5G-Prozessor ist da drin, ja, mit natürlich 5G-Modem, ganz klar, schnell, okay, mehr will ich dazu nicht sagen. 4500 mAh Akku habe ich schon gesagt. Wi-Fi 6 ist ebenfalls integriert, das heißt, auch Wi-Fi-mäßig geht es richtig rund. Das wurde jetzt auch hier klar gemacht und das heißt auch, dass man mit diesem Gerät dann sehr hohe Geschwindigkeiten internetmäßig erreichen kann mit bis zu 4 Gigabit Sekunde und das ist schon mal nicht schlecht. Ja, also die werden jetzt bald Begleiter sein hier. Diese komischen Firmen, Realme könnte man vielleicht auch noch dazu gesellen, wobei Realme schon seit geraumer Zeit wirklich fantastische High-End-Geräte produziert und auch hier die Rekorde so reihenweise purzeln von der Leistungsfähigkeit. Und jetzt ist wieder so ein Gerät eingetroffen, sage ich mal, von Realme, wo zwar nicht in den High-End-Bereich hier geht, aber die durchaus ein ganz interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, ja, und schon im Mid-Range-Bereich das bieten, was viele andere Firmen bereits als High-End-Gerät betiteln. Ja. Das Realme X3 wird mit dem Code RMX2142 momentan gehandelt. Also das heißt, es ist noch nicht ganz sicher, ob das letztendlich dann auch Realme X3 heißen wird oder ob das anders heißen wird, aber es sind trotzdem schon etliche Eckdaten bekannt. 6,57 Zoll TFT-Display mit Full HD Plus Auflösung. Ja. Die Front-Facing-Kameras sind schon dual 16 Megapixel und 2 Megapixel Front-Facing. Hinten ist es eine Kombination von einer 48-Megapixel-Kamera, eine 48-Megapixel-Kamera, eine 8-Megapixel und zwei 2-Megapixel-Kameras, also Quad-Cams. Auch hier sehr interessant, was da verbaut ist. Ja. 2,4 GHz Prozessor auf Snapdragon 665G-Basis. Es gibt eine 6 GB, 8 GB und eine 12 GB Version. Trotzdem Midrange-Prozessor wissen die bei Realme offenbar, dass Speicher wichtig ist. Ja. Und das wird sich dann eben auch im Real-Life-Betrieb, im echten Betrieb dann vom Gerät niederschlagen, nämlich mit wenigen Ladeverzögerungen beim Aufrufen von Apps, beim Switchen von Apps und natürlich auch ganz klar bei der Ausführung von den Apps, da wird es einfach flüssiger werden, weil nicht so viel hin und her geschaufelt werden muss. Ja, mal gucken, es soll noch einen Super Zoom geben. Ja, aber das wird man noch sehen, das ist noch nicht ganz sicher. 30 Watt Fast Charging wird erwartet, was ja relativ fix ist. Und wird wohl Android 10 vorneweg installiert haben. Ja, mal sehen. Und vermutlich auch Dual Mode 5G. Da geht es dann eben auch geschwindigkeitsmäßig gut zur Sache. Jo. Weiter im Text geht's mit dem, gucken wir mal, ja, dem Oppo Ace 2. Letzte Woche habe ich ja die technischen Daten schon rausgehauen und jetzt gibt es das Gerät auch offiziell zu kaufen, in China natürlich, ja, heißt aber, man kommt eben auch schon ran an die Geräte. Mittlerweile ist es ja bei diesen 5G-Geräten kein großes Problem mehr, die LTE-Bänder sind abgedeckt und 5G macht es eh keinen Unterschied mehr, die kann man also problemlos importieren. Da ist die größte Version von diesem Gerät ausgestattet mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher, das ist der neue chinesische Standard, ja, bei uns drucksen sie noch so ein bisschen, bei uns, wer ist denn eigentlich bei uns, egal. 600 €, ja, für das Teil, wie der absolute Hammer, ja, und die reihen sich auch in diese Geräte ein, das muss man ganz klar sagen, wie auch das Honor P30 Pro Plus, wo man dann wirklich sagen kann, das zeigt, dass es eben auch anders geht, dass es eben nicht zu teuer sein muss, weil was kriegt man dafür? Für diese, muss man sich mal vorstellen, 12 GB, 256 GB Version für 600 €. 600 € nur, stellt euch das mal vor. 6,55 Zoll 90 Hertz AMOLED Display mit Full HD Plus Auflösung, ja, Snapdragon 865, 16 Megapixel Selfie Kamera als Punch Hole auf der linken oberen Ecke, 5G Unterstützung, 4000 mAh Akku, 65 Watt Fast Charging über den USB-C Port. Ihr habt richtig gehört, 65 Watt, das Teil fliegt beim Laden. Ja. 40 Watt Wireless Charging ist integriert. Puh, das ist wirklich ein Hammer. Und was soll man dazu noch sagen? Wie gesagt, die letzte Woche habe ich noch weitere Details darüber bekannt gegeben. Das Ding rockt einfach und der Preis rockt noch mehr. Jetzt hoffen wir nur, dass es auch in unserer Region dann, wenn es offiziell kommt, auch zu dem Preis zu bekommen ist. Wenn nicht, muss es eben dann woanders bestellt werden. 48 Megapixel Kamera habe ich die erwähnt hinten. 48 Megapixel, 8 Megapixel und 2x2 Megapixel Kamera. Ähnlich wie auch das Gerät, das Realme X2 hat. Gut, also was wir, übrigens, ach ja, genau, Fingerprint-Scanner unterm Display, auch das scheint mittlerweile perfekt zu funktionieren. Beim OnePlus 8 übrigens funktioniert es auch schon einwandfrei. Jetzt kommen immer mehr Geräte mit diesem Fingerabdruckscanner unterm Display und scheint wunderbar zu funktionieren. Perfekt, also. Und irre, Wahnsinn, ist verrückt, ja. Ich muss sagen, solche Geräte, die spenden Hoffnung, ja, dass man eben doch noch vernünftige Technik sich leisten kann. Und das wird auch honoriert werden, denke ich, ja, früher oder später. Das wird man jetzt wahrscheinlich deutlich merken, wie die Premium-Produkte jetzt zurückfahren werden. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und was haben wir noch? Xiaomi Mi 10 gegen Huawei P40 gegen Realme X50. Ja, beides die High-End-Modelle. Das X50 Pro wird da herangezogen. Und der Gewinner ist da meiner Meinung nach trotzdem, dass es hier einige Abstriche hinsichtlich der Leistung zu bieten hat, das Realme. Richtig. Ja, nicht das Huawei. Ja, ihr habt recht gehört. Ich habe gesagt, nicht das Huawei ist der Sieger hier zwischen den drei. Ja, genau. Weil nämlich das Realme X50 Pro mit deutlichem Abstand mehr bietet für das Geld. Ja, 599 Euro kostet das X50 Pro global übrigens. Das ist also global gestartet. Ja, heißt, ihr könnt es kaufen. Ja, kauft's. Ja, 599. Ich kann es kaum glauben. Ja, das Xiaomi Mi 10 beginnt bei 899. Beginnt bei 899 und das P40 bei 799. Ja, beginnt. Und das 799 P40 ist nicht die Pro-Version, bitte. Ja, nicht vergessen. Das ist schon so ein Ding, wo man sagt, ja, okay, also das ist jemand zumindest mal nicht unverschämt. Ja. Xiaomi Mi 10 bricht da ein bisschen raus, weil das Gerät halt doch sehr leistungsstark ist, aber auch extrem teuer ist. Ja, und da kommt eben dieses Aber. Ja. 6,67 Zoll beim Xiaomi, 6,1 Zoll beim P40 und 6,4 Zoll beim Realme X50 Pro 5G. Snapdragon hat das Xiaomi drin, ein Kirin 990 das P40 und ein Snapdragon 865 ebenfalls das Realme X50. Aber jetzt kommt die interessante Sache. 12 GB RAM, 256 GB Speicher, natürlich die größte Ausstattung, ganz klar. 6 GB RAM, 128 GB, die kleinste beim Realme, genauso wie beim Huawei P40. Beim Xiaomi gibt es nur mit 8 GB RAM, 128 GB Speicher. Also müsste man da dann die nächsthöhere Version quasi nehmen bei den Preisen. Ja. Aber da sind ebenfalls noch, also dann Welten dazwischen. Ja. Und ansonsten sind viele Sachen identisch. Im Gegenteil sogar, die Ausstattung, was die Kameras betrifft, ist das X50 meiner Meinung nach sogar etwas besser, auch wenn es jetzt weniger Pixel hat. Ja. Es hat mehr Kameras, ja, und entsprechend eine größere Bandbreite an Möglichkeiten dann, Linsen etc. Ja. Der Akku ebenfalls. 4087 ist der stärkste Akku beim Xiaomi Mi 10. 4200 mAh ist es dann beim Realme X50 und 3800 mAh nur beim P40, beim Huawei. Allerdings der einzige mit 65 Watt Fast Charging ist das Realme. Also wieder der am günstigsten ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und da muss ich ganz klar sagen, wir haben einen deutlichen Gewinner und das ist das Realme X50, auch wenn vielleicht in wenigen Sachen, ja, vielleicht das das Realme X50 nicht ganz an die Leistungsfähigkeit vom P40 bzw. vom Mi 10 herankommt. Ja. Aber trotzdem, so ist es nun mal. Ja. Technik, die man nutzen kann, ist besser als die beste Technik, die man nicht nutzen kann. Ja. Und vor allem, wenn die Unterschiede so gering sind, ja, dann gibt es eigentlich kein Argument mehr für teuer. Außer vielleicht, man macht sich nicht genug Gedanken. Ne? Aber davon sind die wenigsten betroffen. Aber Xiaomi hat einen kleinen Schnitzer sich geleistet bei seinem neuen Charger. Das Xiaomi, der Xiaomi 65 Watt GAN Charger ist momentan vom Verkauf wieder rausgenommen worden. Denn der ist angreifbar. Ja, ihr habt richtig gehört, der Charger, das Aufladegerät ist angreifbar. Das kommt davon, wenn man manchmal zu viel Technik irgendwo reinpackt an Geräten, die eigentlich nur dumm sein sollten. Ja? Ein Charger muss nur dumm sein, dass die Verarbeitungslogik muss im Gerät sitzen. Das ist eigentlich eine Prämisse. Wenn man probiert, spezielle Chips reinzusetzen, die die Steuerung vom Ladegerät im Ladegerät machen, tja, dann passiert Folgendes. Man hat hier ein rewritable eFlash eingebaut, ja, um zum Beispiel Firmware-Updates zu machen, ja, und das Aufladeprotokoll zu ändern. Ja, warum, ja, weiß man auch nicht. Man weiß ja nie, vielleicht will man da irgendwann mal was ändern. Ne? Aber die Firmware liegt da drauf, sogar unverschlüsselt auf diesem eFlash-Chip, sodass es relativ einfach ist, eine eigene Software auf diesen Charger drauf zu packen. Und damit natürlich auch ein potenzielles Sicherheitsrisiko zu entfesseln. Ihr könnt euch vorstellen, dass da dann eventuell Firmware installiert werden kann, die zum Beispiel Zugriff auf euer Handy ermöglicht, wenn das auch an diesem Charger, an diesem Ladegerät angeschlossen wird. Ja? Und zwar ganz ohne diese Tricks da irgendwas zwischen Ladegerät und Handy zu klemmen, sondern man kann direkt dieses Ladegerät manipulieren, und das ist einfach sehr, sehr unglücklich, dass man das so gelöst hat. Das finde ich ist auch nicht plausibel. Man sollte das nicht machen müssen, ja, ein Ladegerät Firmware-Update zu machen. Also das ist bei mir ein Fehler im Design an sich. Ja, das kann man nicht machen. Ja. Nun Gott, wie immer ist das natürlich auch Ansichtssache, aber ich finde, das ist sehr, sehr unglücklich. Und jetzt hat eben Xiaomi das Problem. Ja, die müssen den zurückziehen, oder ist zurückgezogen. Ja, wird nicht mehr verkauft momentan. Schlechtes Zeichen. Vertrauen ist da natürlich immer schwierig. So, noch etwas aktuell, ja. Natürlich, wie kann es anders sein, ne? Zu Corona-Krise. Ja. Ich habe zwar immer noch keine Bierkrise und auch keine Sonnenkrise, aber Covid-19, ihr wisst schon, was gemeint ist. Ne? Ich kann mich einfach nicht zusammenreißen, wenn ich diese Sachen da lese. Ne? Ja. Auf jeden Fall diese Tracking-Funktion, die da aktiviert werden soll. Das wird einigen nicht gefallen, vor allem, weil es für die Menschen dann nicht mehr transparent genug ist, meiner Meinung nach. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn man so eine App sich installiert, ja, für diese Verfolgung. Das ist sogar gut, das empfehle ich aus einem ganz einfachen Grund, weil wir haben ein dringendes Problem. Und dieses dringende Problem muss gelöst werden, und hinter diesem dringenden Problem, da muss man sich auch mal selbst in den Hintern treten, da muss auch mal seine eigene Paranoia oder Privatsphäre oder wie man das auch immer nennen will, ja, Entschuldigung, aber manchmal kommt man einfach so vor, ja, muss dann eben auch mal hinten anstehen. Ihr werdet nicht krank, wenn ihr mal für ein paar Monate eure Privatsphäre aufgibt, ja, zumindest in diesem Bereich. Ja, ihr müsst ja nicht 24 Stunden eure Dusche streamen oder so, sondern das ist einfach nur eine Bewegungsverfolgung. Das kann man machen. Ja, ich meine, klar, ihr habt immer noch Möglichkeiten, das zu umgehen. Das ist ja ganz klar, dürfte jedem klar sein, ne? Wenn etwas auf dem Smartphone gemünzt ist, ne? Was macht man dann? Ja, kann das Smartphone daheim lassen oder man gibt es jemand anders mit und schon, ne, hat man sein Bewegungsprofil getrennt von einem. Aber trotzdem, warum sollte man das tun? Warum sollte man nicht mithelfen? Okay, nur, und jetzt kommt wieder das Aber, nur diese Art, wie das gemacht wird, das ist meiner Meinung nach sehr komisch. Also wenn jetzt zum Beispiel eine App dort installiert wird, ja, und dann muss man eben Bluetooth einschalten, ja, und dann kann man die so lange drauf lassen, solange das eben aktuell ist, und dann wird diese App gelöscht, ja, wenn man sagt, okay, jetzt ist genug, ich sehe da jetzt keine große Sache mehr und ich möchte diese App jetzt nicht mehr drauf haben, und dann tut man die deinstallieren und alles wäre gut, ja. Stand wie vor. Nur jetzt soll dieses Tracking, ja, über den Play Store ausgeliefert werden, über die Google Play Services. Und zwar haltet euch fest, für alle Android-Geräte ab Android 6. Ihr habt richtig gehört. Ihr kriegt es ausgeliefert. Fertig. Über die Google Play Services. Ende. Ja, natürlich gehört dazu noch eine App. Ja, also es ist nicht so, dass ihr dann automatisch hier getrackt wird, sondern das bietet quasi die Möglichkeit, die so eine API, ja, und ich glaube da auch Google, dass die da schon, und auch Apple, dass die da aufpassen, ja, dass da nicht zu viel preisgegeben wird und dass es auch so funktioniert, wie die das sagen, ja, klar. Aber, wisst ihr, es wäre glücklicher gewesen, wenn die einfach alle gebrauchten Mechanismen in diese App gepackt hätten und einfach dann das Bluetooth mit aktiviert hätten, ja, und dann hätte der Nutzer mehrere Möglichkeiten gehabt, ja, sicher zu sein, Bluetooth deaktivieren, beziehungsweise auch die App zu deinstallieren. Jetzt ist es so, dass immer diese Tracking-API ist auf eurem Smartphone. Und dann kann man nur ein paar Stoßgebete nach oben schicken, ja, dass keiner diese API ausnutzen kann durch einen Exploit, durch einen Hack oder ähnliches, ja. Sonst gibt es nämlich jetzt bald die lustigsten Apps, ja, die, was weiß ich, hier Same Diamonds oder was weiß ich, oder dieser 100. Klon von diesen Clicking Adventures da, ne, wo man einfach nur auf dem Tab, diese Tab-Dinger da, wo man einfach nur auf dem Bildschirm klickt, ne, ist in 5 Minuten programmiert und dann ist dort drin auf einmal eine Malware, die die Tracking-Funktion, die Tracking-API aktiviert. Also es ist schon aus mehreren Blickwinkeln aus kritisch zu betrachten. Warum macht man das da drauf? Ja? Über diese Play Store, über diese Play Services, wo der Benutzer keine Möglichkeit hat, das zu verhindern, wenn es doch freiwillig sein soll. Versteht mich nicht falsch. Ich bin durchaus auch der Meinung, dass man das verpflichtend machen kann. Ja? Und das wird vielleicht auch noch kommen. Ja, wenn das hier jetzt diese Lockerung, ich habe ja gesagt, ich begegne diesen Lockerungen extrem skeptisch. Wenn sich die Infektionszahlen wieder verschlechtern, wird es schlimmer werden. Und dann wird auch eine Tracking-App Pflicht kommen. Da wird alles ausgenutzt, was nur geht. Ja. Es ist nicht mehr transparent. Man muss es transparent gestalten. Und das muss alles begrenzt sein, versteht ihr? Das ist wichtig. Die Begrenztheit ist immer das Schwierige. Wenn man in einer Krise sagt, okay, wir müssen das machen, ja, ist okay, bis die Krise vorbei ist, maximal bis dorthin oder beziehungsweise minimal bis dorthin, ja, und dann wird neu entschieden, dann kann man das machen, ja. Nur, wenn etwas so intransparent ist, dann kommt diese Tracking API drauf, ja, und dann? Diese Tracking API wird von Apple und Google zur Verfügung gestellt, nicht von dem Benutzer oder nicht von der Regierung, sondern das machen diese Firmen. Was da drin bleibt, das ist alles nicht durchsichtig genug. Versteht ihr? Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber im Prinzip kriegt ihr jetzt eine Tracking API installiert und die bleibt. Die geht nicht mehr weg. Ja, die geht nicht mehr weg. Die App, die ihr dann installiert, die diese Tracking API ansprechen darf, die könnt ihr wieder löschen. Ja. Aber die API ist noch drauf. Wie gesagt, hoffentlich wird die nicht mal gehackt. Also das sehe ich wiederum kritisch. So macht man eine gute Idee nicht mehr ganz so gut. Ja. Dann wäre es lieber gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, die App wird zwangsmäßig installiert. Also dazu sind die Stores fähig. Apple und Google kann eine App installieren, ohne dass sie es wollen, können sogar verhindern, dass sie die deinstallieren könnt, jedenfalls ohne Root. Ja. Das wäre möglich gewesen oder immer noch besser gewesen dann für eine begrenzte Zeit, wo dann der Nutzer auch sieht, okay, und jetzt kann ich die wieder löschen und jetzt werde ich die löschen und dann ist die weg. Aber diese APIs, die im Hintergrund vollkommen intransparent für Menschen kommen und eben auch problematisch sein können, das finde ich nicht gut und das ist der falsche Weg, meiner Meinung nach. Huawei Mate Pad 10.4 möchte ich nur kurz erwähnen. Das wird jetzt hier vorbereitet. Es wird bald ausgeliefert am 23. April, zumindest in China. Die Daten sind jetzt bestätigt worden. 10,4 Zoll Display, eine 4 bzw. 6 GB Version mit 64 bzw. 128 GB Storage. Das wird einmal als Wi-Fi und LTE-Version geben. Bei der letzten Version wird es eben auch eine 6 GB, 128 GB Standard-Konfiguration geben. Also da wird es keine 4 GB, 64 GB Version geben. Ist eine schöne Sache. Ich bin auch gespannt auf das Tablet, wann es denn rauskommt. In Europa ist allerdings noch nicht sicher. Und von daher müssen wir einfach ein bisschen warten. So. Jetzt hätte ich fast vergessen hier zu dem Thema hier mit dem mit dieser Kontaktverfolgung, ja, wird also Teil von Android und iOS. Das wird also, wird es euch nichts nützen, wenn ihr ein iPhone kauft, dort wird die auch installiert werden, diese API. Aber hinsichtlich der ganzen Krise, das kann ich euch mal empfehlen. Ich bin nicht immer einer Meinung mit dem Professor Harald Lesch. Ja? Manchmal schießt er schon ein paar Bücher ab. Aber ein ganz interessanter Artikel, den ihr vielleicht mal hier nachschlagen könnt. Ich will es nicht verlinken, weil deutsche Presse tue ich grundsätzlich eigentlich nicht verlinken. Ja? Das ist mir zu heikel. Das sind sie selbst schuld. So, Leistungsschutzrecht in your butt. Und deswegen würde ich sagen, okay, guckt mal selbst danach. Der Artikel heißt, das Letzte, das wir gebrauchen können, sind Experten, die sich vor der Kamera zerstreiten. Das ist bei focus.de erschienen. Ja, müsst ihr selbst mal danach schauen. Und da hat ein paar sehr interessante Fragen und auch die Antworten dazu und auch ein paar interessante Antworten auf Fragen, die eben ihm gestellt wurden von der Teleschau. Sehr, sehr aufschlussreich auch und da wird auch mal so ein bisschen hinterleuchtet, dass manche Sachen halt einfach auch mal akzeptiert werden müssen, ja, für eine gewisse Zeit, weil es einfach sinnvoll ist, egal ob ein paar Querulanten das sagen, nein. Wisst ihr, wenn etwas falsch ist, ist es falsch. Auch wenn man es noch so oft beteuert, dass es richtig ist. Und nein, 5G-Masten sind nicht schuld am Coronavirus. Und der Coronavirus ist auch keine Deckung für irgendwelche apokalyptischen Zuständen, weil ein 5G-Sender angeschaltet wurde. Also da haut's mir die Sicherung raus, wirklich. Wenn ich da das höre, da Also, Leute, Leute, Leute, 2020 und immer noch sind wir nicht alle über das Stadium der Hexenjagd drüber gekommen. Unglaublich. Pokémon Go Update bringt ein bringt jetzt die Remote Raids, ja, also könnt ihr daheim bleiben zum Spielen. Ich habe es in der Rios Wochensicht schon angesprochen. Übrigens habe ich in der Rios Wochensicht auch was zum Honor Matebook 14 gesagt, ja, auch wenn ihr daran interessiert seid, Rios Wochensicht ist genau das Richtige. Hier nur kurz erwähnt, weil es ja auch um die Android-App geht. Also da gibt es jetzt bald ein Update und dann könnt ihr Raids kaufen oder auch in einem Pack für eine Münze oder so holen. Und dann könnt ihr hier von daheim aus Raids machen, die weit entfernt sind. Ja, eine schöne Sache meiner Meinung nach. Und es zeigt hier, dass Niantic auch Verantwortung übernimmt, dass die Leute eben nicht sich draußen in Gruppen treffen, um Pokémon zu spielen und statt ein Pokémon vielleicht noch ein Virus einzufangen. Schnapp sie dir alle, ist da nicht die Devise. Und deswegen eine schöne Sache hier von Niantic, dass die das Spiel momentan so anpassen, dass man es auch von daheim spielen kann, solange eben die Krise geht. So, dann werde ich jetzt mal, nachdem hier noch immer weitere Line-Nachrichten eintreffen, ja, werde ich jetzt hier nochmal gucken, wie die Community hier reagiert hat. Und zwar hat der Chris da was geschickt. Zwangsüberwachung, Panik, Zwangsüberwachung à la Smartphones und so weiter. Ja, ich habe es eben schon gesagt, ich stehe dem eigentlich anders gegenüber. Das ist eigentlich, da ist keine Panik angesagt, sondern das ist eine notwendige Maßnahme. Die hätte eigentlich schon längst eingeführt werden müssen. Und zwar, so leid mir es tut, ich weiß, einige wollen das nicht hören. Und zwar nicht auf freiwilliger Basis, sondern auf Zwangsbasis, so wie es in Israel auch gemacht wurde. Das hat deutlich dazu beigetragen, die Epidemie einzudämmen. Auch in Taiwan hat man das gesehen, wie diese Maßnahmen dazu geführt haben, dass die fast das normale Leben weiterführen konnten, weil eben Infizierte beispielsweise gleich erkannt werden können, dass die eben strikt in eine strikte Quarantäne gekommen sind und dass die dann auch überwacht wurden mit den Smartphones. Und anderen Möglichkeiten übrigens, nicht nur mit Smartphones, sondern auch tatsächlich, ja, Kameras etc. Ja. Und das hat dazu geführt, dass das normale Leben größtenteils aufrechterhalten werden konnte. Ja. Israel hat man zwar zusätzlich noch was gemacht, aber ist ein bisschen schwierige Geschichte in Israel. Die haben wohl schon gewusst, dass da die Rabbiner sich dann nicht so leicht davon abhalten lassen, ob Smartphone, App oder nicht. Ja. Und deswegen waren da wohl auch noch andere Maßnahmen erforderlich. In Taiwan hat es aber gut geklappt. Von daher, wisst ihr, das ist eine Krise, die wir eben seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten in einem Ausmaß. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe das schon öfters, auch schon vor Jahren mal in der Rios Wochensicht gesagt, ne? Da haben dann alle gemeint so, ja klar, der Prepper, der Rio Prepper, ne? Und so weiter. Und was der immer überlegt. Ja? Ich hab schon grausige Planspiele gemacht, ja, in meinen Blogs beispielsweise. Was passiert, wenn zum Beispiel mal die Infrastruktur so weit zusammenbricht, dass die Atomkraftwerke nicht mehr regelgerecht in Betrieb genommen werden können? Ja? Ich meine, wir sind zwar davon entfernt, ja, aber man sieht ja, wie schnell so eine Gesellschaft auf ein Niveau kommt, wo man auf einmal als ganz normal empfundene Sachen, wo man dann einsehen muss, dass die eben auf einmal weg sind. Ja, dass die weg sind. Dass man da nicht mehr drauf zugreifen kann. Und vielleicht, ich hoffe, dass das auch mal ein Umdenken in der Gesellschaft gibt, weil diese Spaßgesellschaft und Egoismusgesellschaft, so unter dem Motto, ich bin wichtig, die anderen nicht, ja, dass das vielleicht mal aufhört, das hat nämlich hier ganz klar gezeigt, diese Krise, dass wir durchaus auch als Gesellschaft funktionieren müssen. Das war eigentlich, ist eigentlich bis jetzt ganz gut gelaufen. Aber es zeigt hier auch, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir nur, also immer nur abstufungsweise zur Krise freiheitliche Rechte haben können. So leid mir es tut, die Bundesverfassungsgerichte, oder das Bundesverfassungsgericht, die lokalen Gerichte, die alles sind in Hab-Acht-Stellung, ja, was da jetzt passiert, macht euch keine Gedanken darüber. Aber sie machen auch klipp und klar, dass Maßnahmen, die massiv in die Menschenrechte einschneiden, auch getan werden können, um Menschen zu retten, um eine Krise zu bewältigen. Leute, ihr müsst euch nur mal das Grundgesetz durchlesen. Da gibt es Möglichkeiten, da können Ausnahmezustände ausgerufen werden beispielsweise. Ja. Da kann der Kriegszustand beispielsweise kann ausgerufen werden, jetzt nicht wegen dieser Krise, sondern allgemein. Ja. Und sowas ist zum Beispiel gegenüber dem, was jetzt gemacht wird. Also ist das hier jetzt ein Kinderspiel? Ja, wenn zum Beispiel der Kriegszustand ausgelöst werden kann, sind faktisch alle Grundrechte außer Kraft gesetzt, bis auf die allernotwendigsten, zum Beispiel das Leben an sich. Ja. Aber da darf man dann zum Beispiel viele Sachen nicht mehr, was eigentlich ganz normal ist in einer demokratischen Gesellschaft. Das muss klar sein. Ja, das muss klar sein. Also es können Sachen erlassen werden, das müssen wir realisieren, weil so funktionieren eben auch demokratische Rechtsstaaten, funktionieren so. Ja, das ist auch gut so, weil sonst wären die so leicht kaputt zu machen, ja, dass die wahrscheinlich eigentlich gar nicht mehr existieren könnten. Ja. Wir hatten das schon immer, diese Klarheit, da hatten sich eigentlich in den, ja sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren war das den Leuten stärker bewusst als heutzutage. In den 80ern beispielsweise, in den 70ern vor allem, ja, haben die Leute gewusst, okay, das, was wir jetzt haben, ist super Sache, aber Vorsicht, das kann auch wieder wegkommen, ja, zumindest zeitweise, ja. Da haben die Leute noch mit so die Schrecken der Wirtschaftskrise, ja, in den Beinen gehabt. Und ihr wisst ja, es wird gewarnt, ne, Wirtschaftskrise und so weiter. Also von daher wäre ich jetzt hier nicht so schlimm auf diese App oder diese Zwangsüberwachung, ja, zu sprechen, wenn die, sobald die Krise weg ist, auch wieder transparent weggemacht werden kann. Ja, von Panik kann keine Rede sein, aber die Wege, die eben beschritten werden, die sind fraglich, die kann man in Frage stellen, aber dass es gemacht werden muss und dass sogar eine Zwangsüberwachung gut sein könnte, das finde ich eigentlich gar nicht so abwegig. Stellt euch doch mal vor, es wäre wirklich so, dass hier so eine Zwangsüberwachung durchgeführt wird, eine effektive Zwangsüberwachung, was aber in Deutschland nicht machbar ist, das muss ich gleich sagen, weil wir einfach nicht die Infrastruktur haben, ja, eine flächendeckende Kameraüberwachung, Smartphone-Überwachung, ist ja nur ein Teil davon. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wenn jemand ein Smartphone daheim hinlegt und dann rausgeht, ja, dann kann er nicht verfolgt werden. Das geht nur, wenn auch die Kameras dann entsprechend vorhanden sind, in den Städten beispielsweise, und diese Person dann mit Gesichtserkennung auch tatsächlich rausgefiltert werden kann. Etwas, was zwar theoretisch geht, aber was bei uns eben nicht erlaubt ist. Und das kann dann auch nicht so schnell auf die Beine gestellt werden. Selbst wenn jetzt ein Gesetz erlassen wird, ja, das ist jetzt erlaubt für 4 Wochen. In 4 Wochen hätten die das noch nicht mal hinbekommen. Es wären noch nicht mal genug Kameras vorhanden. Ne? Also von daher ist es absurd zu denken, dass das gehen würde. Und deswegen muss man halt auch andere Maßnahmen nehmen. Aber nehmen wir das mal an. Wir könnten das machen. Und dafür könnten dann alle Geschäfte wieder aufmachen. Wir hätten wieder ein normales Leben. Ja, nur die Leute, die eben tatsächlich infiziert sind und die vielleicht ein Risiko haben, weil eben ein Bekannter infiziert ist oder sowas, wären an Ausgangsverboten, aber dann auch wirklich drastischen Ausgangssperren, ja, gekoppelt. Das wäre dann insgesamt für die Gesellschaft eine gute Sache. Ja, das muss man sagen. Aber Es ist halt immer eine Abwägung, die getroffen werden muss. Bisher funktioniert es ja in Deutschland gut, diese Abwägung. Das muss man auch mal sagen. Also wir haben es geschafft, ohne die Totalüberwachung. Ja. Gut so, aber da müssen wir halt auch in Kauf nehmen, ohne Gejammer, ja, dass es möglicherweise eben noch lange Zeit dauern, bis wir wieder hier Kontakte für die Leute, die das eben unbedingt brauchen, ich brauch's nicht, aber für Leute, die eben unbedingt mit ihren Kumpels weggehen wollen, dass das halt noch ein bisschen dauern wird. Und das muss dann klappen, weil wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein ernsthaftes Problem und dann werden auch diese Maßnahmen weiter verstärkt werden. Vor wenigen Stunden gab es eine Pressekonferenz, eine neue von der Bundeskanzlerin, die hat klipp und klar gesagt, wenn wir jetzt nicht dran halten und diese Lockerung möglichst eng auslegen, ja, so ein paar Ministerpräsidenten wie Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz, das schäme ich mich dafür, dass so jemand Ministerpräsident ist, wobei ich kann ja nichts dafür, dass die Ministerpräsidentin ist, irgendwo in Deutschland, aber trotzdem, da muss ich schon sagen, das ist eine Schande, wirklich, dass hier dann diese versucht wird, alle Tricks anzuwenden, um möglichst viel Leute wieder in die Städte zu bekommen. Es soll doch so sein, dass möglichst wenig Leute trotzdem mit der Möglichkeiten in die Geschäfte zu gehen, möglichst wenig Leute auf einmal in die Städte kommen. Das ist doch das Problem. Ja? Und wer das nicht kapiert, der riskiert, und das hat die Bundeskanzlerin ganz deutlich gesagt vor einigen Stunden, wer das nicht kapiert, der riskiert, dass die Maßnahmen wieder drastisch verschärft werden, sogar möglicherweise, Achtung, drastischer als es vorher war. Vor dem 20. April. So sieht es aus, Leute. Also, bringt die Nachricht auch an eure Bekannten. Lebt es selbst, ja. Macht mit, bleibt zu Hause, wenn es geht. Auch wenn ihr einkaufen dürft, geht dann nur, wenn ihr unbedingt müsst, ja. Sonst wird's wieder schlimmer, ja. Und das wird es nicht aufhalten. Das wurde auch klar gemacht. Die Wirtschaft wird die Politik hier in diesem Fall nicht aufhalten, wenn sich die Infektionszahlen wieder deutlich verschlechtern, geht's rund. Und dann haben wir wirklich mehr als nur das Corona-Problem. Die Wirtschaft kann es bis jetzt ganz gut wegstecken, ja, eindeutig. Nur einen zweiten vollständigen Shutdown. Tja, was soll ich sagen? Da werden sich die meisten wohl nicht mehr davon erholen. Die Zugangsdaten für hunderttausende Zoom-Accounts sind zum Kauf im Darknet entdeckt worden, schreibt der Chris. Ja, ich sag's ja. Wenn die Sicherheitslücken interessant werden für eine gewisse Anzahl von Menschen, dann werden die auch untersucht und geknackt bzw. dargelegt. Ja, auf der anderen Seite, wenn jetzt Zoom nicht so einen Bekanntheitsgrad erreicht hätte, wären die Sicherheitslücken wahrscheinlich noch Ewigkeiten offen gewesen. Ja. Beides ist natürlich fraglich, was gut ist, was schlecht ist. Ja. Ich meine, eine Sicherheitslücke, die offen ist, aber nicht genutzt wird, ja, ist ja auch nicht so schlimm, aber man weiß ja nie, ob sie ausgenutzt wird. Von daher, solche Massentests sind vielleicht gar nicht so übel. Ja, somit wird ein Produkt auch sicherer. Und ansonsten hätte man vielleicht, oder hätten diejenigen, die Zoom eben doch benutzt hätten, ja, vielleicht dann irgendwann mal ganz ohne ihr Wissen, weil die Sicherheitslücke ja nicht bekannt war, ständig eine Überwachung gehabt, Abhörung sozusagen, das wäre auch nicht so gut gewesen. Ja. Okay, so, das war's von der Community. Jetzt kommen wir auch zur App der Woche. Ja, und zwar wäre da ja was gut für euer Gehirnschmalz, ja. Ich meine, so den ganzen Tag TV gucken und so, ne, und da braucht man auch mal was, ne, zum Regenerieren von Gehirnzellen. Und da käme doch so ein Sudoku ganz gut. Also mal schnell geschaut und Open Sudoku gefunden. Ein nettes, kostenloses Open Source Free Software Programm bei F-Droid. Open Sudoku bietet gleich schon mal 90 Sudokus in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen, aber man kann weitere Puzzles, also weitere Sudokus herunterladen aus dem Netz und da gibt es sehr, sehr viele. Und somit hat man dann also für viele Stunden Beschäftigung. Sudoku ist ja so ein typisch japanisches Prinzip. Super simpel, aber extrem schwierig. Ja, das heißt, die Regeln sind super einfach, ganz simpel. Man darf eben nur eine Zahl in eine Reihe und in ein Kästchen bringen, also ein Viereck. Ja. Und das ist super einfach, aber es ist mega schwer umzusetzen. Vor allem, wenn man nicht so viele Zahlen am Anfang hat. Da wird es zu einem richtigen ja, Suchen, wo was hinkommt, rausprobieren auch, ja, um dann letztendlich zu der Lösung zu kommen. Und das Programm hier, diese App, ist sehr simpel gehalten, was allerdings auch geradezu gut ist. Ja. Wie gesagt, man hat schon genug Puzzles, also genug Sudokus erstmal drin, für anzufangen. Ja. Die schweren, die sind auch wirklich sehr, also die sind wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Man kriegt hier sogar welche, die extrem schwer sind, also very hard. Wow, da muss man schon sagen, wie man das schafft, einfach so, da muss man schon wirklich die Gehirnzellen gewaltig anstrengen. Ansonsten ist es natürlich ein Riesenspaß, wie die meisten solche simplen Sachen, die aber dann eben herausfordernd sind. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit man damit totschlagen kann. Ja, da kommt euch auf einmal so die Shutdown-Zeit viel zu kurz vor. Ja? Und ihr denkt, Mensch, kann es jetzt nicht noch ein bisschen länger gehen? Ja, also, naja, auf jeden Fall dieses Open Sudoku ist deswegen mir gleich ins Auge gefallen, weil es eben nicht voll Werbung prangt wie so viele andere. Es gibt ja tausende von Sudoku-Apps im Play Store. Eine schlimmer als die andere, was Werbung anbetrifft, ja. Und deswegen Open Sudoku gerade ein geradezu eine Erfrischung zu sehen, dass es doch noch geht, ja, Sudoku spielen ohne Werbung. Und ja, deswegen gleich App der Woche geworden bei F-Droid Open Sudoku. Link findet ihr in den Shownotes. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit, in der Line-Community könnt ihr alles loswerden. Die Links zu der Sendung heute, eigentlich ist, glaube ich, nur einer da. Ich muss mal gucken, ich muss nochmal durchgehen. Auf jeden Fall die App der Woche. Den Link findet ihr in den Shownotes. In eurem Podcast-Client könnt ihr da irgendwo die Funktion sehen, wo ihr den Begleittext zu der Netcast-Folge einsehen könnt. Und dort findet ihr dann eben die entsprechenden Links. Ja, damit geht eine bestimmt am Schluss kontroverse Sendung noch rum. Und ich wünsche euch natürlich wie immer eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.